Kundgabe 6356. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.09.1955. Segen des Erlösungswerkes. Kreuz Christi. Ihr werdet alle unter dem Segen meines Erlösungswerkes stehen, so ihr euch bewusst zu mir und meiner Erlösung von Sünde und Tod bekennet. Was ich an Gnaden durch mein Erlösungswerk, durch meinen Tod am Kreuz euch erworben habe, das nimmt eure Seele auch entgegen durch euren Glauben an mich und durch eure Willigkeit, euch an dem Erlösungswerk zu beteiligen. Denn damit erkennet ihr mich an und ihr seid schon Empfänger von Licht und Kraft. Euer Wille ist gestärkt und euer Streben nach oben muss nun auch erfolgreich sein, weil ihr nicht mehr kraftlos meinem Gegner ausgeliefert seid. Und dann werdet ihr auch alles verstehen, was mit meiner Menschwerdung und mit meinem Erdengang, den der Kreuzestod beendet hat, zusammenhängt. Ihr werdet wissen, warum Jesus Christus anerkannt werden muss von den Menschen und wie bedeutsam es daher ist, dass seine Liebelehre Verbreitung findet. Und so wie ihr selbst also diese Erkenntnis gewonnen habt, seid ihr auch geeignet, mich und meinen Namen zu vertreten in der Welt. Ihr seid geeignet als rechte Verkünder meines Wortes und als Helfer auf Erden, wie im jenseitigen Reich, mir willkommene Mitarbeiter. Denn es harren unzählige Seelen noch ihrer Erlösung, die auf Erden nicht zu mir in Jesus Christus gefunden haben. Wie aber auch unzählige Menschen auf der Erde diesen Glauben noch nicht aufbringen können, eben darum, weil sie nicht in der rechten Weise belehrt wurden, weil die Liebelehre Jesu nicht bei ihnen Aufnahme fand und sie deshalb auch nicht selbst zur Wahrheit gelangen konnten. Denn das innere Licht fehlte ihnen, das durch ein Liebeleben entzündet wird. Diese alle sind in größter Not. Denn wer nicht im freien Willen unter das Kreuz Christi flüchtet, wer sich nicht Jesus Christus voll und ganz zu eigen gibt, der findet nimmermehr die Pforte, die in das Lichtreich den Eingang gewährt. Und ihm stehen auch nicht die Gnaden des Erlösungswerkes zur Verfügung, die ihm Kraft vermitteln zum Kampf wider den Feind der Seelen. Mein Liebe- und Gnadenstrahl trifft alle, die sich unter mein Kreuz gestellt haben. Doch unberührt bleiben, die fern sind vom Kreuz. Licht und kraftlos bleiben alle Menschen auf der Erde und alle Seelen im geistigen Reich, die den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, nicht anerkennen wollen, die den Weg nicht zu ihm und zum Kreuz nehmen. Jeder ihm zugewandte Gedanke in Demut und Liebe bezeugt, dass er sich im Strahlenkreis des göttlichen Erlösers befindet. Und auf ihn wird auch der Segen des göttlichen Erlösers fallen. Meine segnende Hand berührt alle, die ihn haben wollen. Und wer von mir gesegnet ist, der fällt nicht mehr zur Tiefe zurück, weil meine Hand ihn hält, weil er zu den Erlösten gehört, für die ich mein Blut vergossen habe, die ich losgekauft habe von meinem Gegner durch mein Gnaden- und Erbarmungswerk, durch meinen Tod am Kreuz. Und ihr alle werdet zum Leben eingehen in Licht und Kraft. Die Finsternis muss euch freigeben, so wie ihr im Glauben an Jesus Christus mich anrufet, der ich selbst mich verkörperte im Menschen Jesus, um euch zu erlösen. Auch mein Gegner kann euch nicht mehr zurückhalten, denn seine Macht habe ich gebrochen durch mein Liebewerk. Ich habe euch aus seiner Gewalt erlöst. Und so ihr selbst es also wollet, seid ihr auch frei. Amen.